Sie hören jetzt einen Dialog. Zwei Personen unterhalten sich darüber, wie digitale Hilfsmittel das Sprachenlernen unterstützen können. Anna, ich habe gerade einen Freund aus Spanien zu Besuch. Er hat mich gefragt, wie er am Tablet oder mit dem Smartphone sein Deutsch verbessern kann. Hast du ein paar Tipps? Da gibt es viele Angebote. Es kommt darauf an, was er braucht. Wenn er Vokabeln lernen will, kann er sich einen Vokabeltrainer runterladen. Da gibt es verschiedene Apps. Dann gibt es natürlich auch Online-Sprachkurse mit einem richtigen Kursprogramm mit Chatrooms, virtuellem Klassenzimmer, einem persönlichen Tutor. Ich glaube, Luis will vor allem Hörverstehen und Sprechen üben. Kennt er denn den Audiotrainer von Deutsch Perfekt? Den gibt's in zwei Varianten, als CD oder digital. Wenn Luis die digitale Variante abonniert, kann er den Audiotrainer auch in der App nutzen. So kann er unterwegs auf dem Tablet oder dem Smartphone üben. Interessant. Zeigst du mir die App mal? Ja, ich lade sie mir mal runter. Hier, du gehst in den App Store und klickst den Button Installieren an. Dann Zugriff auf die Daten des Geräts erlauben. Jetzt wird die App auf dem Gerät installiert. Und schau, du hast alle Inhalte der CD auf dem Smartphone. Du kannst auch den Text mitlesen. Und hier kann man vor- und zurückgehen. Ja, das klingt gut. Die App werde ich ihm empfehlen.